mein Krieg wird auf der Wacht. Gib uns Heule, Kameraden, in die Kugel tödlich war. Gib uns Heule, Kameraden, in die Kugel tödlich war. Leise flüstern deine Lippen, du mein Freund, wirst wieder heim. Siehst die Teure Heimat wieder, kehrst in meine Dörflein ein. Siehst die Teure Heimat wieder, kehrst in meine Dörflein ein. In den ein kleines weißes Haus, rings umrannt von großen Nelken, drinnen wohnt ne zweite Braut, rings umrannt von großen Nelken, drinnen wohnt ne zweite Braut. Nimm den Ring von meinen Fingern, nimm den Ring von meiner Hand, drück auf ihre weiße Stirne, meine Kuss als Abschiedsfang. Der Soldat.